Gemeinde, so fängt's an, verliert plötzlich ihren besten Mann, den Apostel, der sie gegründet hat. Gott spricht zu ihm: Verlass die Stadt, auf in die Wüste, zieh hinein, lass deine Brüder Brüder sein.